Wenn dir Jesus vergeben hat, bist du ein Gotteskind und du kannst sofort in die Armee der Überwinder eintreten. Alles, was nötig ist, um mit Jesus Sieger zu sein, steht dir zur Verfügung. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Werdet voll Geistes, sagt die Bibel. Die Frucht des Geistes ist, Galater 5, Vers 22, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, alles, was wir brauchen, um Überwinder und Zeugen für Jesus zu sein. Es ist eine Frage der Hingabe. Vergiss nicht, der in euch angefangen hat, das gute Werk, wird es auch vollführen bis an den großen Tag seiner Ankunft. Die Zukunft ist sie. In Philipper 2, Vers 9 lesen wir: Darum hat Gott Jesus auch erhoben und hat ihm einen Namen gegeben, der herrlicher ist als alle anderen Namen. In diesem Jesus-Namen sollen einmal niederknien, die im Himmel und auf Erden und im Totenreich sind. Sie alle sollen anbeten und bekennen: Herr ist Jesus Christus. Und alles soll dienen zum Ruhme Gottes des Vaters. Ja, auch du wirst die Knie beugen. Aber wie wird es sein? Wird er dein Richter oder dein Heiland, dein Erlöser sein? Wenn du ihm jetzt dein Leben anvertraust, dann kannst du mit Paulus sagen, 1. Korinther 1, Vers 8, er wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Traust du Jesus zu, dass er dich bewahren kann? Paulus, der ihn sehr gut kannte, sagt in 2. Timotheus 1, Vers 12, Ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist bis an jenen Tag. William Nagenda erzählt uns ein gutes Beispiel. Er kam von einer Reise zurück und am Bahnhof war sein dreijähriger Junge Christoph. Papa, ich will deinen Koffer tragen, sagte der Kleine. Natürlich war es viel zu schwer für ihn, aber William wollte ihn nicht enttäuschen und sagte, lege deine Hand auf meine. So trugen sie zusammen den schweren Koffer, das kleine Händchen auf Vaters starker Hand. Heimgekommen, sagte Christoph, Mama, ich habe Vatis Koffer getragen. Für dich und mich ist es zu schwer, ein Überwinder zu sein. Legen wir aber unsere schwache Hand auf Jesu Hand, dann tragen wir zusammen, denn dann sind wir stark. Mit Jesus sind wir mehr als Überwinder. Dann fürchten wir nichts, wenn auch die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken. Das Jesus-Sicht bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. In Amerika kam ich einmal in einen Wirbelsturm. Es war schrecklich, inmitten des Donnerstunde. Aber da auf einmal war es stille und ganz ruhig. Ich fragte meine Freunde, was ist jetzt los? Und sie sagten, jetzt bist du im Zentrum des Wirbelsturmes. Und da ist es ruhig und still. So ist es, wenn wir im Zentrum des Willens Gottes sind. Dann kann es stürmen um uns herum, aber in uns ist Friede und Ruhe. Johannes sagt, Kindlein, bleibet in ihm. Wenn er offenbart wird, werden wir volle Freudigkeit haben und brauchen uns bei seiner Wiederkunft vor ihm nicht zu fürchten. 1. Johannes 2, Vers 28. Er verlor noch keine Schlacht und wird nie verlieren, denn mit unbegrenzter Macht wird er triumphieren. Unter seinem Kreuzbanier ist der beste Platz all hier. Jesus lebet, Jesus sicht. Halleluja. Amen.